eyes off from anywhere. Some days I'm a black sheep, baby. Suddenly my number lost in your coat pocket. Hier ist wieder einmal der Sunday Service und gerade eben gab es Alila Diane zu hören. Die Singer-Songwriterin aus den USA hat mit About Farewell eine schöne neue Platte veröffentlicht mit vielen ruhigen Songs drauf. Black Sheep war der gerade eben gehörte. Es geht nicht immer so ruhig zu heute. Es gibt sehr viel Abwechslungsreiches zu hören, unter anderem das neue Album der Arctic Monkeys. Außerdem sind Gang Colors mit dabei. Dann ein Singer-Songwriter namens Andrew Kohlberg. Neues von Nightmares on Wax, von Someone Still Loves You, Boris Yeltsin. Außerdem neues von Sabado, von Sky Larkin und von Lawrence. Also für alle Geschmäcker was dabei, für alle Jahrzehnte auch musikalisch. Aber erstmal geht's hier weiter mit Splash. We'll be right back. Das war der Track Feels Like You von einer Band namens Splash mit Doppel-H am Ende geschrieben. Die sind gerade mal etwas länger als einem Jahr am Start zusammen als Band und haben hier mit Comfort eine sehr, sehr schöne Debütplatte veröffentlicht. Letzte Woche auch Platte der Woche gewesen hier beim Sunday Service. Die Band kommt, wie gesagt, zwar aus London, aber so ein bisschen Schummelpaket, weil zwei der Mitstreiter kommen aus Neuseeland, ein Australier ist dabei und dann auch dann tatsächlich ein Brite. Und der Sound von Splash hat schon so ein bisschen Neuseeland-Touch. Wer sich damals für die Musik von dem Flying Nun-Label interessiert hat, also Bands wie The Chills, The Clean und anderen Mark, der wird bei Splash auch auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Schönster Distortion-Sound, schönster Indie-Sound mit ein bisschen 60s-Touch auch dabei. Tolle Platte hier. Feels Like You, der Track gerade eben. Auch die nächste Band kommt aus London, obwohl sie eigentlich also dort ansässig sind, aber nicht wirklich aus London kommen, nämlich der eine Teil aus Schottland, der andere Teil aus Frankreich. Jack Kerouac and the Sweet Generation heißt die Band. Die haben eine schöne Single veröffentlicht. Hier kommt ihr Track It All Takes, nein, It Takes All Sorts, so heißt das Ganze. Das war auch ein ordentlicher 80er-Jahre-Touch. Ich hätte mir gerne Mark E. Smith an den Vocals gewünscht, zumindest so als zweite Stimme bei Jack Kerouac and the Sweet Generation. Ihr Track It Takes All Sorts von einer schönen Single, wo zwei Tracks drauf sind. Auch die B-Seite lässt sich hören, die läuft ja dann in der nächsten Woche beim Sunday Service. Daniel Lopatin kommt aus New York und macht Musik als One-O Tricks Point Never. Hier kommt er mit Problem Areas. Daniel Lopatin hat schon Musik geschrieben, nur fürs Klavier, hat mit Anthony Haggerty zusammengearbeitet und Filmmusik gemacht für Sofia Coppola als 103 Point Never. Musiziert er und veröffentlicht demnächst mit R Plus 7 sein neuestes Album. Davon war gerade schon mal der Track Problem Areas zu hören. Wir bleiben bei ja, irgendwie schon merkwürdige Musik. Rafferty als nächstes, der macht auch so ein bisschen so, weiß ich nicht, Bröckel-Soul, wie man das von Leuten wie vielleicht James Blake kennt. Sein Track Rain gibt es jetzt hier im Remix von Teeps. Thank you. Da wird der Bröckel-Soul von Rafferty noch weiter zerbröselt. Der Track Rain hier im Remix von Teeps, der kommt aus der Ecke von, aus L.A. Von, wie heißt er noch gleich? Na, jetzt fällt mir das gerade nicht ein. Ja, Brainfeeder natürlich, also von dem Label. Und der Rafferty eigentlich ein Künstler, wenn mich alles irrt, aus England. Das Ganze ansonsten auch natürlich auf normalem Album nachzuhören. Das Debütalbum von Rafferty vor kurzem gerade erst erschienen. Sarus hingegen haben gerade eben schon ihr drittes Album veröffentlicht. Sarus, das sind Max Punktezahl, Christoph Brandner und Florian Zimmer. Die drei Herren kommen aus der Ecke Berlin-München, haben bei anderen Bands mitgemacht, wie Lali Puna zum Beispiel oder auch Mina, eine von denen, wo sie mitgemacht haben. Und das neue Album Return klingt weniger nach Sampler, sondern mehr nach Mensch, weniger nach Maschine, sondern mehr organisch. Und hier als kleines Beispiel der Track Sea Dance. Thank you. Schöne, warme Sounds gibt es hier von Sarus zu hören. Der Track Sea Dance vom neuesten Album Return, wo auch einige Gäste ein- und ausgingen, aber wie gesagt, die Sampler ausgeschaltet wurden, das Ganze dann sehr, sehr viel organischer klingt als das, was man von Sarus sonst so kannte. Der nächste Künstler heißt Alex George Popoulos. Da der Name irgendwie dann doch zu kompliziert ist, nennt er sich einfach nur ARP, also ARP geschrieben. Hängt ein bisschen in New York rum, hat dort mit vielen Leuten zusammen Platten aufgelegt, auf legendären Partys die Regler bedient und auch schon für irgendwelche komischen Modefirmen, für deren, wie sagt man, Präsentation sozusagen, für den Laufsteg die Musik konzipiert. Jetzt gibt's ein Album von ARP mit dem Titel More. Das klingt gar nicht so avantgardistisch, wie seine Meriten sich hier lesen, sondern eher nach, ich sag mal, schnöden Pop vielleicht. Hier kommt ARP mit dem Track Invisible Signals. To be a bad luck, instinct leads one of ways to survive. You judge a man by the risk he takes. to change his fate and place himself. Up on a dreamscape, free from the trappings. The flesh will trap him, the flesh will tap him. And these lights look bright in the city. And one day this might be his city. He got more dreams than Luther King. The pipes of peace might do for him. But some get peace by keeping a peace in easy reach and being quick to squeeze. The road takes a hold on you, becomes the whole of you. You're looking at the stolen youth, the eggs, the cocker and the golden goose. The road takes a hold on you, becomes the whole of you. You're looking at the stolen youth, the egg, the cocker and the golden goose. Among thieves is the talk of a fool. The only protection is the talk of your tool. Decent people just stand by watching. Pure disbelief in happy is not him. How long does the madness last? How long is a piece of string? You're better off being mad as a rose. And then you won't have to face a thing. Running high the French kiss to chaos. Standing firm or waiting for the payoff. These are those types of days where it ain't no use in being afraid. The gameplay here's got the strangest rules. The gameplay here hasn't got no rules. The pain is life, the pain is death. As plain as life, as plain as breath. The road takes a hold on you, becomes the whole of you. You're looking at the stolen youth, the eggs, the cocker and the golden goose. The road takes a hold on you, becomes the whole of you. You're looking at the stolen youth, the egg, the cocker and the golden goose. Gibt es eine Fernsehserie, die heißt Skins. Ich glaube, hierzulande ist es noch nicht ausgestrahlt worden, zumindest nicht auf den Sendern, die ich mit meinem kleinen, schrotteligen Fernseher empfangen kann. Die läuft schon seit einigen Jahren in England und da hat Roots Manuva einen Song für beigesteuert. Da gibt es halt auch mal hier und da ein bisschen Musik in der Serie für einen Vorspann, für den Abspann und für mittendrin. Stolen Youth, der Track hat eben von Roots Manuva, Roots Manuva von eben dieser Fernsehserie Skins. Ihr hört den Sunday Service. Hier geht's weiter mit Gang Colors, aka Will Ozan, der hat gerade mit Invisible in Your City sein zweites Album veröffentlicht. Davon der Track Home. I'm not afraid to Das war Gang Colors mit seinem Track Home. Auf dem Album Invisible in Your City covert er zum einen David Bowie, auf der anderen Seite hat er aber auch Tracks, wo er brasilianische Percussion unterlegt unter Gospel-Chören. Also sehr gut gemacht, sehr eigen gemacht das Ganze hier. Gang Colors, der Track Home gerade eben. Habe ich schon gesagt, welchem Album? Invisible in Your City, kann ich nicht offen genug betonen. Ziemlich introvertierte Musik gerade hier in der Sendung beim Sunday Service. Warum auch nicht? Besser als immer nur auf die 12 hauen, oder? Auch John Hopkins ist eher ein Mensch der stillen Klänge. Mit Immunity hat er vor kurzem eine sehr, sehr schöne Platte veröffentlicht. Der Track hier, Breathe This Air, hat an den Vocals Megan James von Purity Ring sozusagen zu hören. Ja, wundervoll gemacht. John Hopkins hörten wir mit Breathe This Air, der Track gerade eben hier mit Unterstützung von der Dame, die ansonsten bei Purity Ring mitsingt. Und da die heißt im wirklichen Leben Megan James. Cloud Control haben vor 2 Jahren mit Bliss Release eine sehr, sehr schöne Platte aufgenommen. So ein bisschen psychedelisch, ein bisschen poppig das Ganze. Jetzt gibt es demnächst den Nachfolger. Dream Cave heißt das Ganze. Hier schon mal ihr Track Scar. Got a lump in my throat from letting you in my mind. There's still a hope in my heart that somehow will never die. Yeah, I hate to break apart your life this early. Ziemlich hoch gepokert mit Pathos dabei. Cloud Control hörten wir mit ihrem Track Scar. Das 2. Album der Band Dream Cave erscheint. Oder ist doch schon erschienen, das Ganze. Letzten Monat müsste das rausgekommen sein. Oder sogar, ja, glaube ich schon irgendwie so. Auch die nächste Platte ist schon ein bisschen älter. Mile Me Death, ein Nebenprojekt von Wolfgang Möstl, der eigentlich bei Killed by 9 Volt Batteries spielt, einer Band aus Österreich. Und wie gesagt, Mile Me Death hier, das Soloprojekt von ihm. Er hat vor kurzem so ein, weiß ich nicht, Mini-Album veröffentlicht mit 6 Stücken drauf, die wirklich ziemlich beachtenswert klingen. Die ganze EP heißt Brando und hier der Titeltrack. Turn up at the cave. stuff untrue, not real and realistic too. I know that there is more work to do. Schönster Lo-Fi-Pop hier von Mile Me Dev. Brando hieß der Track von der gleichnamigen EP mit 6 flotten Stücken drauf. Basia Boulat ist in Kanada schon eine ziemlich bekannte Künstlerin, hat dort schon bei diversen Events irgendwelche Hockey-Öffnungsfeiern, Nationalhymnen singen dürfen und ja, veröffentlicht bald mit Tall Tall Shadow ihr neuestes Album. Und daraus für euch schon mal der Track Promise Not to Think About Love, Basia Boulat. Not to think about love, but to see the way you play. I have taken a vow, now I want to hear you say. Are you trouble at home? If I make no hesitation when you ask me not to think about love. I don't think about love when I see you kiss another. It won't matter. And I Promise Not to Think About Love. Das war Basia Bulat. Und wem das alles ein bisschen zu zuckrig und klebrig war, für den sind die White Hills vielleicht genau das Richtige. Die Band kommt aus Brooklyn, New York, macht seit Jahren eher so Stoner Rock und Psychedelic, so in der Schnittstelle zwischen diesen beiden, haben mit So You Are, So You'll Be vor einigen Wochen ihr neuestes Album veröffentlicht. Der Track geht auch gut 8 Minuten lang hier, von daher könnt ihr entspannt mal kurz aufs Klo gehen, würde ich sagen. Nicht wegseppen, auf keinen Fall. Ist ja nicht beim Fernsehen hier. Hier kommen sie, die White Hills mit Forever in Space.